wieder ziehen wir durch die Bars. Wieder sind wir die Stars. Wir trinken alle unter Tisch, nur betrunken werden wir nicht. Wir sind ein starkes Team, wir zwei. Für uns fliegt selbst die Polizei. Denn wir sind viel besser bewaffnet als die mit Utopie. Wenn du mich so ansiehst, dann frage ich mich, ob das irgendwas bedeutet oder eher nicht. Und dann hoffe ich, wenn ich dir gefalle, dass ich mich in dich verknalle. Wir sind schon immer ein Team gewesen, in Action und auch am Tresen. Geh keine Pferde stehlen, nur Kronjuwelen. Wir sind wie Pech und Schwefel, wie Bud Spencer und Terence Hill. Und stellt sich keiner in den Weg, da kann er machen, was er will. Und wenn du mich so ansiehst, dann frage ich mich, ob das irgendwas bedeutet oder eher nicht. Und dann hoffe ich, wenn ich dir gefalle, dass ich mich in dich verknalle. Wir brauchen keinen, der uns Vorschriften macht. Wir haben uns selbst einen Plan gemacht. Wir wissen selber, wie der Wind weht und wie es weitergeht. Ey, wir wollen doch nur frei sein. Und glaubt mir, das wollt ihr auch. No borders, no nations und kein Loch im Bauch. Und wenn du mich so ansiehst, dann frage ich mich, ob das irgendwas bedeutet oder eher nicht. Und dann hoffe ich, wenn ich dir gefalle, dass ich mich auch in dich verknalle, ja. Da werden wir immer stören und wir werden nicht verlieren. Und wenn ich mich so umsehe, dann frage ich mich, ob unser Plan nur Spinnerei ist oder eher nicht. Doch egal, egal, egal, wir ziehen das durch, verdammt nochmal. Und wenn du mich so ansiehst, dann frage ich mich, ob das irgendwas bedeutet oder eher nicht. Und dann hoffe ich, wenn ich dir gefalle, dass ich mich auch in dich verknalle.